Iphigenia in Tauris von Euripides, übersetzt von Friedrich Heinrich Bothe. Personen: Iphigenia, Orestes, Pylades, Thoas, ein Hirt, ein Bote, Pallas, Tauria, Tempeldiener. Der Chor: griechische Weiber, Iphigenias Dienerinnen. Die Szene ist in Tauris. Iphigenia. Pelops, der Tantalide, kam gen Pisa einst mit schnellen Rossen und gewann Önomaos Kind, welches Atreus Mutter ward und dem entspross Menelaos und Agamemnon, dem daheim das Kind Tyndars mich Iphigenien einst geboren hat, doch bei den Strudeln, welche stets Euripos dreht, aufregend mit endlosem Hauch, die graue Flut, erwürgt er um Helenen mich, wie er vermeint, der Artemis in Aulis, hochberühmter Bucht, allwo die tausend Schiffe des Hellenenreichs Fürst Agamemnon zu dem Krieg versammelte, der Kränzen die Achaier mit dem schönsten Ruhm und wiederbringen sollte von der Troerstadt dem Menelaos sein beschimpftes Ehgemahl. Denn da in grauser Stille sich kein Wind erhob, bracht er ein Opfer, und es sprach Kalchas zu ihm: O, der du führest Griechenlands verbundnes Heer, Agamemnon, eh nicht ziehest du die Schiff ins Meer, eh Iphigenien deine Tochter Artemis zum Opfer hat empfangen. Du gelobtest einst, der Strahlenden des Jahres schönste Frucht zu weihen, und dir gebar drauf Klytämnestra, dein Gemahl, die Tochter. Mir verlieh er so der schöne Preis, drum opfre nun sie, und Odysseus trug Entriss drauf, als Achills Verlobte, mich dem Mutterarm. Und da ich elend Aulis sah, ward ich entrafft zur hohen Scheiter, und der Stahl schwebt über mir. Jedoch mich rettet einen Hirsch für mich gesandt, der Leto-Kind und lichten Äthers Kreis hindurch entführte mich gen Tauris, die Unsterbliche, wo ein Barbar herrscht über ein Barbarenvolk, Thoas, der wie auf Flügeln eilt mit raschem Fuß und seinen Namen von der Schnelligkeit empfing. Den Tempeln aber setzte mich zur Priesterin die Göttin Phöbe, wo sie nach des Volkes Brauch oft Feste, schön von Namen nur, gefeiert sieht. Denn opfern muß ich, wie schon längst die Sitte war, wer vom Hellenenvolke kommt in dieses Land. Dann weih ich selbst das Opfer, und die grässliche Bluttat vollbringen andere in dem Heiligtum. Von anderem schweig ich, scheuend die Unsterbliche. Welch Wunderbild mir aber diese Nacht gezeigt, will ich zum Äther rufen, ob das Hülfe bringt. Ich schien im Traume diesem Lande fern, daheim in Argos schlummernd, mitten in dem Frauengemach, als unter mir der Erde Rücken zitterte, daß ich entfloh und draußen scheu den Blick gewandt, die Zinnen stürzen ringsumher und das Gebälk des ganzen Hauses auf den Grund hinschmettern sah. Nur eine Säule blieb zurück, so dauchte mir vom Vaterhaus, und blondes Haupthaar wallt hinab von ihrer Scheitel, und sie sprach mit Menschen laut. Ich aber, denkend meines gasterwürgenden Geschäftes, wusch, als soll der Sterben diesen Stein laut klagend. Solches Traumgesicht bedeutet dies. Orestes starb, zum Opfer hab ich ihn geweiht, denn Säulen der Geschlechter sind die männlichen, und Tod ist aller Schicksal, die mein Bad benetzt. Nicht auf Verwandt auch deuten darf ich schlau das Bild, denn keiner hat einst einen Sohn, da ich verdarb. So will ich Totenopfer meinem Bruder denn darbringen, dem Entfernten, denn das kann ich ja. Mit jenen Dienerinnen, den Helenenfrauen, die mir der Fürst gegeben. Etwas hält sie nur zurück, dass diesem Hause sie noch nicht genaht, dass ich bewohne, Göttin Phöbes Heiligtum. Sie geht ab. Orestes und Pylades vom Schiffe kommend. Orestes, blick um dich, schaue, dass kein Mensch am Wege sei. Pylades, ich spähe wohl und werfe rings den Blick umher. Orestes, scheint dies der Göttin Tempel dir, o Pylades, zu dem wir von Mykene übers Meer geschifft? Pylades, mir scheint er es, Orestes, und gewiss auch dir. Orestes, das ist der Altar, welcher trieft von Griechenmord. Pylades, von Blute sind die Seiten alle rot gefärbt. Orestes, und an den Zinnen aufgehängt erblick ich Raub. Pylades, die Siegesbeute toten Fremdlingen entrafft. Orestes, drum rings das Aug hinkehrend, muß man sorglich spähn. O Phöbus, hast du wieder mich ins Netz gelockt durch deinen Spruch? Ich rächte ja des Vaters Blut an meiner Mutter, aber die Erinnyen verfolgten mich abwechselnd und von Haus und Land entfliehend, bald ich vielfach in der Irr umher. Da ging ich und befragte dich, wie schweifenden Wahnsinns ich wird erledigt und der Kümmernis, so ich erduldet irrend durchs Helenenland, und du gebotest, fortzuziehen in Taures Reich, wo deine Schwester Artemis Altäre hat, und dir der Göttin Bild zu bringen, das herab, sagt man, in diese Tempel einst vom Himmel fiel. Durch List es raubend oder Glück und heimgekehrt aus solcher Fernis, sollt ich's dem Athenervolk darbringen. Weiter sagte nichts dein Götterspruch, und dies vollbracht, all meines Leids entbunden sein. Gehorsam deinen Worten kam ich in ein Land, mir fremd und ungastfreundlich. Doch, mein Pylades, dich frag ich, der du teilest die Gefahr der Tat, was tun wir, denn du siehest das Gemäuer hoch umragend, bringen Leitern von dem Schiffe wir herbei zum Tempel, oder sprengt der Hebel uns die erznen Pfortenriegel? Wer gibt guten Rat in diesem Zweifel? denn ergreift uns Feindeshand, wann dort wir Eingang suchen oder durch das Tor, so sterben wir. Pylades, nein, ehe man uns töte, lasst zum Schiff uns fliehen, welches uns hieher gebracht. Orestes, fliehen ist unduldbar, ungewohnt auch sind wir des und Mut gebeut, uns Loxias Orakelspruch. Pylades, so bergen wir vom Tempel weichend unsern Leib in Höhlen, so die schwarze Flut des Meeres wächt, dass niemand uns, der unser Schiff von fern erblickt, dem König melde, dessen Hand uns dann ergreift. Doch wann mit dunklem Blicke sich die Nacht erhebt, dann sei's gewagt, das schön geglättete Gebild auf alle Art zu nehmen aus dem Heiligtum. Schau zwischen die Triglyphen hin, wo leerer Raum den Leib hinabläßt. Mühe scheut ein tapferer Mann nicht, der Feigling nur vermag nichts überall. Orestes, sind wir nicht weite Bahnen in dies Land geschifft und kehren nun am Ziele wiederum zurück? Jedoch, du sprachst wohl, also folg ich, lass uns gehen und irgend am Gestade bergen unsern Leib, denn keine Macht auf Erden mag des himmlischen Orakelspruch entkräften. Auf, es sei gewagt, Jünglinge, wendet keine Fährlichkeit zurück. Sie gehen. Iphigenia, zurückkehrend. Heilige die Zung, o Volk am Euxeinos, welches die zwei sich begegnenden Felsenhöhen umwohnt. O Latos Kind, Bergbewohnerin du, Tyna, zum schönsäuligen Vorhof naht und zu der goldenen Tempelzinn, heilige Schlüsselträgerin, dir deiner Jungfrau heiliger Fuß, die von rossreichen Hellenenlandes Türmen und baumumschatteten Auen, die des Eurotas Strom umrauscht, meiner Ahnherrn sitze, kam. Der Chor tritt auf. Iphigenia, der Chor. Wir sind hier. Was geschah? Was bekümmert dein Herz, dass du uns rufest zum Heiligtum des, welcher den Türmen Trojas einst mit vereinigten Rudern genahet, tausend Schiffen, tausend Kriegern aus dem berühmten Hellenenland? Iphigenia, Sklavinnen, unausweinbares Leid ist zuteil mir geworden, leierlos jammernder Bekümmernis, unholder Gesang. Weh, weh, traurend heimisches Leid, welches ein Rachschicksal mir gebracht, da des Bruders ich dacht in der Einsamkeit, welch Traumbild zeigt Iphigenias Blicken die Nacht, die dahin mit dem Dunkel geschwunden. Ich verdarb, nicht mehr ist das Haus mir der Väter, dahin mein Stamm, weh, weh, o der Leiden, die Argos brachte, der du den Bruder mir raubest, o Dämon, den einzigen, der mir ward, in den Hades hinab, ihm bring ich annitzt Trankopfer und den Kelch, Totengebühr, feuchtend mit Flut der Erde Rücken, mit bergliebender Rinderquellen, dann mit Bakchos Weihetrank und dem Werk blondfarbiger Bienen, hingestorbener Besänftigung. Reiche mir denn das goldne Gefäß und der unterirdischen Opfer dar, o du unter der Erd, agamemnonischer Sprößling, dir opfre ich, dem Nichtlebenden, dies hier. O Emphashold, nicht aufs Grab mag blondes Gelock dir und Tränen ich wein, denn ich ward fernhin ja von deinem Reich und dem meinen entrafft, wo ich Unglückliche, wie man wähnt, ein Opfer dahinsank. Der Chor. Lieder entgegenschallend Liedern, asischen Tons, barbarischem Fest, gejauchze Herren, will ich jetzt anstimmen, tränenvoll, zu der toten Ehre, Lieder, die Hades liebt, der nicht Päanen horchet. Iphigenia, wehe mir, ob dem Atridenstamme heimischer Zepterglanz, o weh, durch welchen glücklichen Argos-König schwand einst er zuerst, Leiden zu leiden ist ihnen emporgesprost, kreisendes Flügelgespanns Lenker hat umgewandt, fliehend, sein heilges Aug Halios um das goldene Lamm in dem Haus Atreus, und auf andere kam anderes, Mord auf Mord, Jammer zu Jammer stets. Der Chor. Längst entseelter Tantalidenstrafe stammt auf ihre Geschlechter fort, doch rechtlos drängt, o Jungfrau, dich also ein Gott. Iphigenia, unglückselig von Anbeginn, Jungfrauen, war der Dämon mir, seit der Geburtsnacht, Schlangen, die Fessel strenger Zucht um mich, die Schicksalsgöttinnen um mich, die des Ebets erst blühenden Zweig, Ledas, unglückselig Kind, durch des Vaters Freveltat Morde gebar, erzog, trauriges Opfer einst, da die erkorene Jungfrau im Wagen hintrug, zu dem aulischen Sande das Rossgespann, Braut, ach, Unglücksbraut dir, Nereidensprößling, nun ein Gast ungastlichen Meeres, haus ich in unholdseliger Wohnung, gattenlos, kindlos, heimatlos, freundlos ich, um welche Hellenen buhlten, Argos Heere, nicht besingend, noch im schön ertönenden Webschiff, attische Pallas dich, und Titanen bildend in heiliges Feiergewand, nein, besprützend den Grund mit der Fremdlinge blutiger, leierloser Not, welche jammervoll aufklagen, jammervoll in Tränen fließen. Doch nicht denk ich des Anitzo, ihn, der in Argos erlag, den Bruder, klaget mein Lied, den, im Arm an der Mutterbrust hängend, noch zarten Spross, ich in der Heimat ließ, einst des mykenischen Reichs, Obherrscher Orestes. Ein Hirt nähert sich, Iphigenia, der Chor. Der Chor. Blick auf, o Jungfrau, von dem Meergestade naht ein Rinderhirt, dir Neues zu verkündigen. Der Hirt zu Iphigenien. Agamemnons Tochter und der Klytämnestra-Kind, vernimm die Botschaft, die ich dir zu bringen kam. Iphigenia. Was ist es, das mich aufschrägt aus der Traurigkeit? Der Hirt. Es kamen an des Symplegaden Lands Gestade, im Schiffe fliehend wiederum zwei Jünglinge, erfreuliche Sühnopfer der unsterblichen Diktyna. Willst du also nicht Voropfer ihr alsbald bereiten und die reinigende Flut? Iphigenia, von wannen sind sie? Welches ist ihr Vaterland? Der Hirt, Hellas, nur dies, o Jungfrau, weiß ich weiter nichts. Iphigenia, und hörtest nicht die Namen der Gefangenen? Der Hirt, Pylades, genannt ward einer von dem anderen. Iphigenia, und des Gefährten Namen hast du nicht erforscht? Der Hirt, den sagt dir niemand, denn man hat ihn nicht gehört. Iphigenia, wo sahet ihr die Fremden und wo fingt ihr sie? Der Hirt, am fernsten Uferrand des unwirtbaren Meers. Iphigenia, was haben Rinderhirten mit der Flut gemein? Der Hirt, zum Bad im Ozeane führten wir das Vieh. Iphigenia, nun sage dies auch, wie ihr überwältiget die fremden Männer, denn zu hören wünsch ich es, sie kommen früh, der Göttin Altar ward noch nicht gefärbt an diesem Tage von Hellenenblut. Der Hirt, da wir zum Meer, das durch die Symplegaden strömt, die Wald durchweidende Rinderherd hinabgeführt, dort, wo gehöhlet von dem steten Wogenschlag ein Felsen steht, der Purpurfischer aufenthalt, da sahe zwei Jüngling ein Hirt, der ans Gestad mit uns gekommen, und er kehrte wiederum, ablenkend auf den Zehen schnell der Füße tritt und rief den andern, seht ihr nicht, ein Götterpaar sitzt hier am Ufer. Seine Händ erhob darauf ein frommer Mann hinschauend und begann zu flehen. O Sohn der meerbewohnenden Leukothea, der Schiffe Schutz, Palämon, sei uns hold, und ihr, wenn ihr am Meer gestade weilt, Zwillinge Zeus, und wenn ihr Nereus Söhne seid, dem Doris einst der 50 Nereiden edlen Chor gebar, jedoch ein Tor voll trotziger Gottlosigkeit, solch flehen verlachend meinte, dort verbürgen sich Schiffbrüchige in der Felsenschluft, die unsern Brauch angstvoll vernommen, dass wir fremd aufopferten, und dies gefiel den meisten, und wir gingen schon zu fahren gewohnter Opfer der Unsterblichen. Da kam der Fremdling einer von dem Felsen her und stand und schüttelt auf und nieder wild das Haupt, aufseufzend, und die beiden Hände streckt er aus, betört von Wut und schreiet einem Jäger gleich. Pylades, erblickst du diese? Schaust du diese nicht, des Hades Drachen, wie sie mich erwürgen will, mit fürchterlichen Nattern wider mich bewehrt? Und hinterrücks die andere, hauchend Feuer und Mord, schwimmt her auf Flügeln, meine Mutter in dem Arm, und einen Felsberg schwingt sie auf mein Haupt herab. Weh, sie erwürgt mich, wie entfliehn, und dieser Mann schien nicht derselb in immer wechselnder Gestalt und Rindern gleich aufbrüllend, und mit Hundsgebell entsandt er, was man heißet, Eumenidenton. Wir nun, von Furcht geängstet, saßen still allda, den Tod erwartend, aber er, das Schwert gefasst, stürzt mitten auf die Fersen ein, gleich wie ein Leu, und senkt in Seiten und Eingeweide seinen Stahl, als wehrt er ab die göttlichen Erinnen. Das roter Blutschaum überquoll des Meeres Flut, Doch da wir fallen unsere Herd und sterben sahen, da rüstet auch zum Streite sich ein jeglicher, die Muscheln blasend und versammelnd alles Volk, denn wieder diese Fremden, jung und wohlgeübt, meint übel zu bestehen im Kampf die Hirtenschar. Und viele kamen zu dem Ort in kurzer Zeit, als niedersank der Fremdling, von der Wut erlöst, das Kinn vom Schaume triefend und dies günstige Geschick benutzend, jedermann zum Werke schritt mit Wurf und Stößen. Doch der andere eilt hinzu und reinigte sein Angesicht und hüllet ihm den schön gewebten Mantel sorglich um den Leib, abwehrend alle Wunden, die ihm droheten, und Freundesdienst erweisend, huldvoll seinem Freund und seiner wiederum bewusst, springt von dem Fall der auf, erkennt der Widersacher nahen Sturm und seufzet. Doch wir säumten nicht, mit Steinen stets zu werfen, und von jeder Seite drängten wir. Da hörten wir die schreckliche Aufforderung: Pylades, wir sterben, aber das aufs Rühmlichste, wir sterben, folg mir, nehmend in die Hand das Schwert. Und als wir nun die Schwerter beide zücken sahen, da füllten wir entfliehend rings das Waldgebirg. Jedoch, wenn einer flohe, warfen andere mit Steinen sie, und siegte dort das fremde Paar, schleuderte mit Felsen wieder, wer zuvor entwich. Unglaublich aber war es, tausend Hände nicht erreichten diese Opfer der Unsterblichen, und kaum bezwang man nun sie, nicht durch Tapferkeit, nein, sie im Kreis umgebend, schlugen wir den Stahl aus ihrer Hand mit Steinen, und zur Erde sank ihr Knie ermattet. Zu dem König führten wir sie drauf, und sie erblickend, sandt er ungesäumt sie dir zu heiligen Fluten und dem Opfertod. Fleh aber, Maid, daß jährlich solcher Fremden dir hernahen zur Erwürgung und durch ihren Tod das Griechenland aussöhne jenen Opfermord, den es an Aulis Ufern dir bereitete. Der Chor. Du redest Wunderbares von dem Jünglinge, der kam aus Hellas in das unwirtbare Meer. Iphigenia, wohlan denn, geh und führe mir die Fremden her, ist hier zu ordnen, was es sei, vollbringen wir's. Der Hirt geht. O armes Herz, du warest bis auf diesen Tag mild gegen Fremdling und voll Mitleid immer da, gern eine Träne weihend dem verwandten Volk, so oft ein Danaide fiel in meine Hand. Nun nach dem Traume, welcher mich erbittert hat, das förder nicht Orestes schaut das Sonnenlicht, sollt ihr mich grausam finden, wer auch immer naht. Und o, oh, wenn dies geschähe, Frauen, wie freut ich mich. Zu dem Chore. Denn die, so unglückselig sind, vermögen nicht ihr Elend fühlend, den Beglücktern Halt zu sein. Doch nimmer wird der Winderhauch von Zeus gesandt, und nie ein Schiff zum Symplegadischen gestarrt, Helenen führen, welche mich elend gemacht, und Menelaos, daß ich sie nun züchtigte und dieses Aulis rächte, das hellenische, wo mich wie eine Ferse das Achaiervolk geschlachtet und der Priester war, der mich gezeugt, mein Vater. Weh mir, solches Leid vergess ich nicht, wie oft zu seinem Kinne streckt ich aus die Hand und heftet an die Knien des Erzeugers mich, also ihn bittend, Vater, ein unglückliches Brautfest bereitest du mir, du erwürgest mich. Nun, meine Mutter mit den Mykenaierfrauen Hochzeitgesäng anhebet und das ganze Haus von Flöten schallt, nun gibt mir deine Hand den Tod. Der Hades war Achilleus, nicht Peleus Geschlecht, den Bräutigam du nanntest, fort im Wagen mich zu blut'ger Hochzeit führend durch Verräterei. Ich, werfend einst durch zarte Schleier züchtiglich den Blick, umfing mit dieser Hand den Bruder nicht, der nun verdarb, und fügte nicht den Schwestermund zu seinen Lippen, weil zu Peleus Haus ich zog. So wähnt ich und schob viele Liebkosungen auf, als kehrt ich einst noch wieder ins Argiverland. Unselger, wenn du starbest, welcher sträfliche Ehrgeiz und eines Vaters wirkt auch dich, Orest. Die Göttin tadel ich aber, die Zweizüngige, die zwar den Mann, der Menschenblut vergossen hat, und wer Gebornes oder Leichnam angerührt, von ihrem Altar treibet als Entweihete, selbst aber doch an Menschenopfern sich erfreut. Nein, nimmermehr geboren hat Kronions Braut Leto solch eine Frevlerin. Auch Tantalos Gastmahl erfreuete nimmer, denn nie wähn ich dies mit seines Sohnes Fleische, die Olympia, dies menschenmörderische Volk, das mich umwohnt, misst aber seines Herzens Schuld den Göttern bei, denn böse wähn ich keinen der Unsterblichen. Der Chor. Erste Strophe. Bläuliche, du bläuliche Engel des Ozeans, den von Argos her fließend zu Euxenos Brandungen die Wutschnaubende erreicht ehemals, zu dem asischen Lande von Europa enteilend. Wer sind die vom schön flutenden Strome dem schilfigen Eurotas oder von Dirkas heiliger Well entschiffet, gekommen zur Grausenflur, allwo die Jungfrau den Altar netzt und die Tempelsäulen benetzt mit der sterblichen Blute? Gegenstrophe, Traun mit den zwiefachen errauschenden Rudern geißelt in des Ozeans Woge den schwimmenden Wagen und mit Segeln das danaidische Paar goldgierigen Wettstreit einst daheim zu vermehren, denn süße unersättliche Hoffnung ist sterblichen Geschlechtern Reichtum, welchen sie all ihr Leben unstät verfolgen durch Meer und die Städte hin barbarischer Völker mit betörtem Sinn, dem Großes die Güter sind, die schwach andere reizen. Zweite Strophe. Wie durchdrang Felsenengen des Meers, wie Phineus, flutengeschlagne, schlaflose Gestade, diese hellenische Bark, ob Amphitrites Gewoge laufend, wo die Chöre der 50, die Nereus einst erzeugt, Gesang tönen im Kreis umher und von segelschwellendem Hauch zwar rauschend das Steuer des schön schnäbligen Schiffes, sei es der Luft, die mittäglich erwehet, oder Zephyros an Vögel umschwärmetes Inselland, Achilleus weißliche Küsten und der Renner zierliche Bahn in Euxeinos Gewässern. Gegenstrophe. Wird erhört die Gebieterin, das Ledens geliebte Tochter einst, Helena käme, lassend die troische Stadt und am Haar geschleifet in blutgem Taue dahinstürbe, die Kehle durchbohrt, wie die Herren einst büßend, was sie gefrevelt hat. Doch die holdeste Kunde wär uns, wann von hellenischen Ufern käm einst im Schiff ein Pilot, der mich trauriger Knechtschaft entriss, endend das Leid, denn im Traume verlangt mich nur vereint zu Haus in der Heimat holdselige Lieder zu singen der glücklichen Freude. Iphigenia, umfesselt die Händ, hernahen, o seht, die Gefangenen dort zu dem Altar, neu strömendes Blut, Freundinnen, schweigt itzt, der Chor. Ich erblicke das Paar, das der Göttin geweiht, fern aus griechischem Lande gekommen, nicht trügliche Kund hat jüngst uns gebracht von den Fremden der Hirt. Orestes und Pylades von Tauriern herbeigeführt, Iphigenia, der Chor. Ein Taurier zu Iphigenia. Ehrwürdige, wenn willig du vollbringst, was die Stadt dir vertraut, so empfahe von uns die Opfer, geweiht durch unser Gesetz, unheilig hellenischen Völkern, die Fremdlinge darstellend. Iphigenia, wohlan, nun sei die erste Sorge, dass der Göttin Brauch bewahret werde. Lasst der Fremdling Hände frei, denn Gottgeweihte sollen nicht gefesselt sein. Dann gehet in den Tempel und bereitet wohl, was hier zu tun ist und des Landes Sitt erheischt. Die Taurier ab. Iphigenia zu Orest und Pylades. Ach, wer ist, die euch geboren hat, die Mutter, wer der Vater und die Schwester, wenn ihr Schwestern habt? O, welches Jünglingspaars beraubet wird hinfort, sie bruderlos sein, ahndet wohl jemand, dass solch Geschick herannah, alles, was die Götter tun, verhüllet Nacht, und keiner siehet die Gefahr. So schwer erkennbar fügt das Schicksal Wohl und Weh. Woher wohl kamt ihr, unglückselge Fremdlinge? Lang sind des Weges Bahnen, so ihr hergeschifft, und lange fern der Heimat sollt ihr drunten sein. Orestes, warum beklagst du dieses und beweinst das Weh, das uns bevorsteht, wer du immer seist, o Weib? Nicht weise dünkt ein Mann mich, der zum Sterben reif, hartnäckig überwinden will die Todesfurcht, noch wer bejammert, dass er naht dem Schattenreich, wenn alle Hoffnung schwindet, denn aus einem Weh bereitet er zwiefaches Leiden. Ist ein Tor und stirbt nicht minder, nein, man lasse das Geschick, beweine nicht uns fürder, welchen Opferbrauch dies Land geordnet wissen und erkennen wir. Iphigenia, wer also von euch beiden, denn vor allem will ich dies erforschen, hat den Namen Pylades? Orestes, ich, wenn dir solches zu erkunden Freude bringt. Iphigenia, welch eine Stadt in Hellas war dein Vaterland? Orestes, was aber frommt dir's, dieses zu erfahren, Weib? Iphigenia, seid Brüder ihr, die eine Mutter einst gebar? Orestes, an Liebe wohl, Weib, doch geborne Brüder nicht. Iphigenia zu Pylades, und dich, wie hat dein Vater, Fremdling, dich genannt? Orestes, der rechte Name nennt uns Unglückselige. Iphigenia, dies fragt ich nicht, dies rechne dem Geschicke zu. Orestes, wenn namenlos wir sterben, lacht man unser nicht. Iphigenia, mißgönnst du das mir oder hegst du solchen Stolz? Orestes, der Leib ja soll das Opfer sein, der Name nicht. Iphigenia, und auch die Stadt verschweigest du, die dich gebar? Orestes, dein Forschen bringt dem nicht Gewinn, der sterben soll. Iphigenia, doch zu gewähren diese Gunst mir, was verbeut's? Orestes, das große Argos rühm ich meine Vaterstadt. Iphigenia, bei den Göttern, Freund, bist wahrhaft du von dort entstammt? Orestes, ja, von Mykene, welches einst glückselig war. Iphigenia, vertrieb das Volk dich, oder was war dein Geschick? Orestes, freiwillig floh ich und auch nicht freiwillig fort. Iphigenia, sagst du mir wohl, o Fremdling, was ich wissen will? Orestes, ein Nebenwerk des Leidens, welches mich bedrängt. Iphigenia, fürwahr, erwünscht mir nahest du von Argolis. Orestes, mir selber nicht, wenn aber dir, so sei vergnügt. Iphigenia, du kennst doch Ilion, das auf aller Zungen ist. Orestes, o hätt ich sein im Traume selbst niemals gedacht. Iphigenia, man sagt, es sei erobert und zerstört die Stadt. Orestes, so ist es, nicht unwahre Kund erscholl hieher. Iphigenia, und kam zu Menelaos, Helena zurück? Orestes, sie kam zum Unglück eines von den meinigen. Iphigenia, wo ist sie? Mir auch brachte sie einst Ungemach. Orestes, zu Sparta wohnt sie mit dem vorigen Gemahl. Iphigenia, o Abscheu allen Danaern, nicht mir allein. Orestes, auch ich empfand, daß dieses Weib vermählet ward. Iphigenia, und kehrten die Achäer heim, wie man erzählt? Orestes, fürwahr, du frägest alles mich in einem Wort. Iphigenia, ehe du den Tod erleidest, hört ich dieses gern. Orestes, frag, wenn es dich vergnüget, ich antworte dir. Iphigenia, kam Kalchas heim ein Priester aus dem Troerkrieg? Orestes, er ist getötet, sagt in Argos das Gerücht. Iphigenia, O Eumeniden, aber lebt Laertes Sohn? Orestes, noch kehrt er nicht zur Heimat, doch man sagt, er lebt. Iphigenia, umkomm er, und die Heimat werd ihm nie gewährt. Orestes, nicht wünsch ihm Böses, alles Glück entwich von ihm. Iphigenia, doch Thetis Sohn, der Nereide, lebet der? Orestes, nicht mehr, es feiert Aulis sein Brautfest umsonst. Iphigenia, ein trügliches, so nennt es, wer's erfahren hat. Orestes, wer bist du, die so vieles weiß vom Griechenvolk? Iphigenia, dorther entstamm ich, aber jung verdarb ich schon. Orestes, wohl recht begehrst du Kunde dann, o Weib, von dort. Iphigenia, der Feldherr aber, welchen man glückselig pries? Orestes, wen meinst du, denn nicht glücklich war, den ich gekannt? Iphigenia, der Atreus Sohn genannt ward, Agamemnon ist sein Name. Orestes, ich weiß nicht, dieses forschen lass, o Weib. Iphigenia, nein, bei den Göttern, sag mir und erfreue mich. Orestes, der Arme starb und andere auch verdarb sein Tod. Iphigenia, er starb? Durch welchen Unfall? Ich unselige. Orestes, warum beseufzest du es? War er dir verwandt? Iphigenia, ich klag um seine vorige Glückseligkeit. Orestes, graus kam er um, von seiner Gattin Hand erwürgt. Iphigenia, o tränenwerte Mörderin und Ermordeter. Orestes, nun aber steh ab, frage mich nun förder nicht. Iphigenia, nur dies noch, lebt des unglückseligen Gemahl? Orestes, nicht mehr, der Sohn, ihr eigner Sohn, bestrafte sie. Iphigenia, o Haus dahingestürztes, was begehrt er denn? Orestes, des Vaters Tod zu rächen an der Mörderin. Iphigenia, ach, wie wacker übt er schmähliche Gerechtigkeit. Orestes, und doch beglückt die Gottheit den Gerechten nicht. Iphigenia, ließ andere Kinder Agamemnon noch daheim? Orestes, Elektra noch, die Tochter, die allein ihm blieb. Iphigenia, und von der hingewirkten Jungfrau weiß man nichts? Orestes, nur dies, sie schauet fürder nicht das Sonnenlicht. Iphigenia, unglücklich sie und der sie wirkt, ihr Vater. Orestes, danklos um ein verruchtes Weib erlag sie einst. Iphigenia, lebt aber noch in Argos des erschlagnen Sohn? Orestes, der klagenswert ist nirgend Weib und überall. Iphigenia, trugvolle Träume fahrt dahin, nichts wahret ihr, und auch die Götter, die man Weise nennt, sie sind gleich flüchtigen Traumbildern an Wahrhaftigkeit. In allen Dingen, göttlichen und menschlichen, ist viel Verwirrung, aber eins bestehet fest, Vernunft. Es fällt nicht ungewarnt, wer immer fällt, betöret, durch ein unverschämt Orakelwort. Der Chor, ach, ach, was ward aus uns und unseren Eltern? Sind sie lebend, sind sie förder nicht? Wer sagt es uns? Iphigenia, hört mich, denn ein Gedanke kam mir in den Sinn, wie du zugleich, o Fremdling, mir ersprießlich sein und dir vor allem großes Heil bereiten magst, wenn auch den andern dieser Ratschlag wohl gefällt. Willst du, wenn ich dich rette, mir Botschaft daheim den Anverwandten bringen im Argiverreich und diesen Brief, den mitleidsvoll mir einst ein Mann geschrieben, ein Gefangener, der meine Hand nicht blutig glaubte, sondern nur des Landes Brauch und die gerecht dies dünket, die Unsterbliche. Noch fand ich keinen, welcher Botschaft kündete und wiederum heimkehrend drauf Antwort und Brief dem Freunde bringen mochte, der mir dort verblieb. Wohlan denn, nicht unedel scheinest du gesinnt und kennst Mykene und die Freunde, die es gilt. Brich auf und nimm von meiner Hand nicht schnöden Lohn für eine leichte Tafel, Freund, dein Leben hin. Er aber falle, auf Pylades zeigend, weil das Volk also mich treibt, getrennt von dir, ein Opfer der Unsterblichen. Orestes, wohl sprachst du alles, Fremdlingin, nur eines nicht, dass er den Tod soll leiden, schwer betrübt mich das, denn ich bin's, der in diesen Sturm ihn mitgeführt, treu meinem Unglück segelt er mit mir hieher, drum wär es Unrecht, selber fliehend die Gefahr, zu seinem Untergange dir hülfreich zu sein. Nein, so geschehe es, diesem gib du deinen Brief, er wird ihn sorgsam bringen ins Argiverreich. Mich aber töte, wer da will. Die größte Schmach ist das ja, stürzen deinen Freund in Fährlichkeit, sich selber zu erretten, und er ist ein Freund, dem, wie mir selbst, ich wünsche, dieses Licht zu schauen. Iphigenia, o edler Sinn, so wahrhaft bist du hohem Stamm entsprossen, wie du wahrhaft Freund den Freunden bist. Ein solcher sei der, welcher von Verwandten mir noch übrig blieb, denn bruderlos, Fremdlinge, bin auch ich nicht, sieht den Bruder gleich mein Auge nicht. Weil du's denn so begehrest, send ich diesen fort, den Brief zu bringen, und es trifft dich selbst der Tod. Viel Liebe wahrlich hegt dein Herz für diesen Mann. Orestes, und wer wird mich nun opfern, welche Frevlerhand? Iphigenia, ich selbst, denn so geboten hat die himmlische. Orestes, Jungfrau, ein unbeneidet, segenlos Gebot. Iphigenia, jedoch gehorchen muß ich der Notwendigkeit. Orestes, durchbohren mit dem Stahle Männer, will ein Weib? Iphigenia, nein, deine Locken netz ich nur mit Opferflut. Orestes, und wer ist mein Erwürger, wenn ich's hören darf? Iphigenia, im Tempel sind die, welchen diese Sorge bleibt. Orestes, doch welches Grab empfähet den Gestorbenen? Iphigenia, das heil'ge Feuer und des Felsen dunkler Schlund. Orestes, ach, dass dann mich meiner Schwester Hand bestattete. Iphigenia, wer du auch seist, vergeblich war unglücklicher der Wunsch, denn fern wohnt jene vom Barbarenland, doch aber, weil von Argos du entsprossen bist, werd ich auch dir nicht weigern, was ich nur vermag. Viel Schmuck, o Fremdling, will ich geben dir ins Grab, und salben will ich deinen Leib mit gelbem Öl, und von der blütentflossenen Lust, Berg liebender goldgelber Bienen, werf ich auf die Scheiter dir. Dir bring ich aus dem Heiligtume jetzt den Brief, fern aber sei dir Feindliches von meiner Hand, zu Pylades. Bewacht, ihr Tempeldiener, die Entfesselten, wohl unverhoffte Kunde send ich einem Freund, dem Liebsten mir von allen, in die Vaterstadt. Der Brief, der lebend kündet, die er tot geglaubt, wird rühren ihm mit zweifelhafter Lust das Herz. Sie geht in den Tempel. Der Chor. O, wie bejammre ich dich, der du entgegengehst, blutbesudelter Altarflut. Orestes. Kein Leid ist solches, sondern Freude, Fremdlingin. Der Chor. Doch dein Schicksal, o Jüngling, ich preis es hoch, denn du kehrest zurück wieder ins Vaterland. Pylades, reizlos ist dies dem Freunde, wenn sein Freund erliegt. Der Chor, Endstrophe, o unselige Fahrt, zweier Verderben, ach, weh, weh, wehe mir! Wen unglücklicher, denn der Geist schwanket zwischen euch beiden mir, nennt dich oder dich, seufzend das Trauerlied. Orestes, Pylades, gedenkst du bei den Göttern gleich wie ich? Pylades, ich weiß nicht zu erwidern deiner Frag, Orest. Orestes, wer ist die Jungfrau, wie sie nach den troischen Drangsalen mich befragte, des Achaierheers und seiner Rückkehr und dem vogelkundigen Kalchas und Peleus Sohne, den unglücklichen Agamemnon, auch beklagte sie und forschete nach seinem Weib und Kindern. Traun, die Fremdlingin stammt aus Mykene, nimmer sendete sie sonst dorthin ein Schreiben, spähet auch nach solchem nicht, als fahre sie wohl, wenn Mykene glücklich ist. Pylades, zuvor mir kamst du, eben dieses wollt auch ich schon sagen, freilich kennet wohl der Könige Geschick ein jeder, welcher nicht achtlos gelebt, doch itzo lass von anderem uns reden, Freund. Orestes, sprich, mit Geteiltes kläret Unterredung auf. Pylades, schmachvoll, wenn du erlagest, schau ich dieses Licht, mit dir entschifft ich, sterben muß ich auch mit dir, daß nicht mich Zeit der Bosheit und Mutlosigkeit, Mykene und das klüftige Phokerland, denn viele wähnten, viele sind der Bösen ja, ich hätte dich verraten, kehrt ich heim allein, ja, deinem unglückselgen Stamm dich nachgewürgt, um deiner Schwester Erbteil einst, dein Vaterreich, das nun befürcht ich und mit Scham gedenk ich des, und nichts kann mich bewegen, nicht mit dir zugleich zu sterben, diesen Opfertod, durch Schwert und Glut, da ich dein Freund bin und Verleumdung fürchten muß. Orestes, sprich günstiger, ertragen muß ich mein Geschick, doch nicht für einfach Leiden wünsch ich Doppeltes, denn was du dir hast traurig und schmachvoll genannt, es trifft auch mich, wenn meiner Not Gefährten ich umbringe, mich bekümmert's nicht, durch Götterzorn das leidend, was ich leide, so zu endigen, doch Du bist glücklich, unentweiht auch ist dein Haus und krankt nicht, meins ist frevelhaft und segenlos, und zeugest du errettet, Söhn, o Pylades, mit meiner Schwester, die ich dir zum Weibe gab, schaffst du mir einen Namen, und nicht kinderlos erlischt mir je der väterliche Heldenstamm. Drum geh und leb und zeuch in deines Vaters Haus, doch kommst du ins roßreiche Mykenäerland, dann, Freund, bei dieser rechten Hand beschwör ich dich, erhöh ein Grab mir und ein Denkmal setze drauf und Tränen weih Elektra und des Lockenhaars. Verkünd auch, wie von einer Mykenäerin Hand am Altar geopfert, ich all hier verdarb, und nicht verrat je meine Schwester Pylades, verödet schauend meines Vaters Stamm und Haus. Leb wohl, den treusten meiner Freund erfand ich dich, o du, mit mir erzogner du, mein Jagdgefährt du, der so viele Kümmernis mit mir ertrug. Mich hat der schicksalkundige Apoll berückt und listig fern von Griechenland mich ausgejagt, voll Scham ob den Orakeln, die er einst mir sprach, er, dem ich ganz mich überlassend und betört, die Mutter mordend, wiederum verderben soll. Pylades, du wirst dein Grab erlangen, und der Schwester Hand verrat ich nie, Unglücklicher, wenn so mein Freund soll sterben und nicht vorderschauen das Sonnenlicht. Jedoch, des Gottes Seherspruch verderbte dich noch nicht, wiewohl schon nahet mörderischer Tod. Es bringt groß Ungemach, oft großes Heil. Orestes, schweig, frommen wird Apollons Götterspruch mir nicht, denn aus dem Tempel kehret schon das Weib zurück.